ganzen Spießerseelen, die mich mit ihrem Anblick tagtäglich quälen, wie sie jeden Morgen in der S-Bahn sitzen mit ihren verschrockenen Jacken und schmetzen mit noch ein Blick aus deinen Augen. Lässt mich alles vergessen. Vergolden und will ich nicht.